Von den Wohltaten, zweites Buch, 11-16. 11. Da möchte man ausrufen, was jener von einem Freunde des Cäsar aus der Proskription der Triumvirn gerettete ausrief, weil es ihm unerträglich war, daß sich der andere deshalb so viel herausnahm. So liefere mich dem Cäsar wieder aus. Wie oft wirst du's noch wiederholen? Ich habe dich gerettet, ich habe dich dem Tode entrissen. Das ist freilich Leben, wenn ich daran gedenke, so ich will. Wenn aber so du's willst, ist's tot. Ich verdanke dir nichts, wenn du mich gerettet hast, um einen zu haben, mit dem du groß tun könntest. Wie lange willst du mich zur Schau herumschleppen, wie lange mich mein Unglück nicht vergessen lassen? Im Triumph wäre ich nur ein einziges Mal aufgeführt worden. Man muß nicht von dem sprechen, was man erteilt hat. Wer an eine Wohltat erinnert, fordert sie zurück. Man muß einem nicht zusetzen, man muß ihn nicht mahnen, es wäre denn, daß man ihn durch eine andere Wohltatserweisung an die vorige erinnerte. Auch andern sollen wir's nicht erzählen. Wer eine Wohltat gegeben hat, schweige. Wer sie empfangen hat, der mag erzählen. Man kann sonst sagen, wie zu jenem, der mit seiner Wohltat überall groß tat: Kannst du leugnen, daß du sie vergolten bekommen hast? Und da er erwiderte: Wann? Da war die Antwort: Ja, recht oft und an vielen Orten, nämlich so oft und wo du davon gesprochen hast. Was hast du nötig, davon zu reden und einem andern in sein Amt zu greifen? Jeder andere kann dies mit mehr Ehren tun, und wenn ein solcher davon erzählt, wird man auch das löblich finden, daß du nicht davon erzählst. Du hältst es für Undank von mir, wenn niemand davon erfahren wird, im Falle du nicht davon sprächest? Das darf schlechterdings nicht geschehen. Ja, wenn in meiner Gegenwart jemand es zur Sprache brächte, so müsste ich demselben entgegnen. Jener verdient wohl noch größere Wohltaten. Ich aber habe das Bewusstsein, daß ich mehr den Willen habe, für ihn alles zu tun, als daß ich es bis jetzt wirklich getan hätte. Und das muß nicht in eigennütziger Absicht gesagt sein und mit jenem Kunstgriffe, durch den man etwas zurückweiset, was man eigentlich erhaschen will. Sodann muß man zu der Wohltat noch alle mögliche Gefälligkeit hinzufügen. Der Landmann macht zunichte, was er gesäet hat, wenn er dem ausgestreuten Samen keinen Fleiß mehr widmet. Es gehört viel Sorgfalt dazu, daß aus den Samenkörnern ein Saatfeld werde. Es kommt zu keinem Ertrage, wenn er nicht von Anfang bis zu Ende die gleichmäßige Pflege darauf verwendet. Gerade so verhält es sich bei den Wohltaten. Kann es größere geben als die, welche Väter ihren Kindern erweisen? Doch sind dieselben umsonst aufgewendet, wenn sie sich nur auf die Kinderjahre erstrecken, wenn nicht lange Vaterliebe der Wohltat Nahrung gibt. Dasselbe ist auch bei andern Wohltaten der Fall. Wenn du ihnen nicht nachhilfst, so machst du sie zunichte. Es will nicht viel heißen, wenn man sie nur gegeben hat, man muß sie hegen und pflegen. Willst du die, so du dir verbindlich machst, dankbar haben, so mußt du nicht nur Wohltaten schenken, sondern auch deine Liebe. Hauptsächlich müssen wir, wie schon gesagt, ihr Ohr schonen. Mahnen entleidet die Wohltat, Vorhalten erregt Hass. Beim Geben einer Wohltat muß man nichts so sehr vermeiden als Stolz. Wozu denn die anmaßende Miene, wozu Wortschwall? Die Sache selbst erhebt dich. Lass das leere Prahlen weg, die Tat wird reden, ohne dass wir den Mund auftun. Eine mit Übermut gegebene Wohltat bringt nicht nur keinen Dank, sondern sie ist verhaßt. 12. Der Kaiser Gaius Caligula schenkte einmal dem Pompeius Pennus das Leben, wenn's nämlich derjenige schenkt, der es nicht nimmt. Darauf, nachdem er ihn freigesprochen und derselbe ihm dankte, reichte er ihm den linken Fuß zum Kusse dar. Die ihn entschuldigen und behaupten wollen, er habe dies nicht aus Übermut getan, sagen, er habe nur seinen vergoldeten, ja aus Gold gearbeiteten und mit Perlen besetzten Tänzerschuh sehen lassen wollen. Ja, freilich, was ist denn da Schmachvolles daran, wenn ein Mann, der Konsul gewesen, Gold und Perlen geküsst hat und besonders, wenn er an dem Körper jenes Menschen keinen Teil wählen konnte, der reiner zu küssen gewesen wäre. Der Mensch, der dazu geboren war, dass er die Sitten eines freien Staates in persische Sklaverei umwandelte, schlug es nicht hoch an, wenn ein greiser Senator seine Würden entkleidet, vor den Augen der Großen fußfällig so vor ihm lag, wie überwundene Feinde vor Feinden zu liegen pflegen. Es gab noch etwas unterhalb der Knie, wohin er die Freiheit hinabstoßen wollte. Heißt das nicht, die Republik mit Füßen treten? Und zwar wird mancher sagen, denn das gehört vollends dazu, mit dem linken Fuße. Denn es war noch nicht genug des abscheulichen und tollen Übermutes, dass er Tänzerschuhe anhatte, als er sich den Prozess über Leben und Tod eines Konsularen vortragen ließ. Es mußte der Herrscher dem Senator auch die Schuhnägel in den Mund stoßen. 13. O Übermut des hohen Standes, o verrücktes Übel, wie kann man von dir doch gar nichts mit Freuden annehmen? Wie verkehrst du jede Wohltat in ein Wehetun? Wie hast du deine Freude am Übertriebenen? Wie steht dir alles so schlecht? Und je höher du dich erhoben hast, desto tiefer erniedrigest du dich und lieferst den Beweis, dass du keinen Sinn habest für jene Güter, um deren Willen du dich so gewaltig aufbläsest. Du magst geben, was du willst, so verderbst du es. Ich möchte dich denn doch fragen, weshalb du dich so in die Brust wirfst, warum du deine Miene und die Züge deines Antlitzes so verdrehest, dass du lieber einer Larve als einem Menschengesichte ähnlich sehen willst? Erfreulich ist das, was mit menschenfreundlicher, wenigstens faltenloser Stirne und mit Gefälligkeit gegeben wird, wobei der Höhere, wie er mir's gab, sich nicht über mich erhoben hat, sondern so viel möglich sich recht gütig bewies und sich, als wäre er meinesgleichen, herabließ und kein Gepränge machte mit seiner Gabe, auch die geeignete Zeit so beobachtete, daß seine Hülfeleistung nicht sowohl ein Werk der Not als vielmehr Sache der Gelegenheit war. Daß sie ihre Wohltaten nicht durch Übermut zunichte machen, dazu werden wir sie einzig dadurch vermögen, wenn wir sie überzeugen, es sehen dieselben darum nicht größer aus, wenn man viel Lärmens damit mache. Auch ihnen selbst könne dadurch kein Anschein von Größe zuwachsen, es sei nichts dahinter, wenn man den Stolz hochtreibe, und man mache dadurch auch das Liebenswürdige verhaßt. 14. Manche Dinge können verderblich werden für den, welchem man sie gewährt. Bei solchen ist's nicht Wohltat, sie zu geben, sondern sie abzuschlagen. Man nehme daher nicht sowohl auf den Wunsch der Bittenden Rücksicht, als vielmehr auf ihren Nutzen. Denn oft begehren wir das Schädliche und sind nicht imstande zu prüfen, wie verderblich es sei, weil die Leidenschaft dem Verstande in den Weg tritt. Wenn sich aber die Begierde gesetzt hat, wenn jene Hitze des entzündeten Gemütes, vor der die Überlegung zurücktritt, verflogen ist, so verfluchen wir die unheilvollen Geber des bösen Geschenkes. Gleich wie wir Kranken kaltes Wasser versagen und Trauernden oder auf sich selbst Zürnenden ein Schwert oder Verliebten alles das, was ihre Leidenschaftlichkeit verlangt, um es gegen sich selbst zu kehren, so müssen wir darauf beharren, dasjenige nicht zu gewähren, was denen schädlich werden kann, die auch noch so inständig und flehentlich und manchmal wohl gar erbarmenerregend darum bitten. Es gehört sich, dass man nicht nur auf den Anfang, sondern auch auf den Ausgang seiner Wohltaten denke und das, was man gewährt, nicht nur bei dem Empfange, sondern auch nach dem Empfange eine Freude sei. Es sagen wohl manche, ich weiß, dass es ihm nicht gut sein wird, allein was kann ich machen? Er bittet und ich kann seinen Bitten nicht widerstehen. Da mag er zusehen, er hat über sich selbst, nicht über mich zu schreien. Das ist nicht wahr, ja, über dich, und zwar mit vollem Rechte, sobald er zum Verstande gekommen sein, sobald der Unfall, der sein Gemüt in Flammen setzte, nachgelassen haben wird. Warum wird er nicht den hassen, der ihm zu Schaden und Gefahr geholfen hat? Sich erbitten lassen zum Verderben der Bittenden ist eine grausame Gutherzigkeit. So wie es die edelste Tat ist, Menschen auch wider ihr Wollen und Wissen zu retten, so ist es ein freundlich und gefällig tuender Hass, Bittenden Verderbliches zu gewähren. Die Wohltat, die wir geben, soll durch den Gebrauch je mehr und mehr Wohlgefallen erregen und nimmermehr zum Unheil ausschlagen. Ich werde einem kein Geld geben, wenn ich weiß, er würde es nur einer Buhlerin ausbezahlen. Da würde ich ja ein Genosse seines schimpflichen Tuns oder Vorhabens erfunden werden. Ist's möglich, so will ich ihn zurückhalten. Kann ich das nicht, so will ich wenigstens nicht den Helfershelfer seiner Lasterhaftigkeit machen. Mag einen Menschen sein Zorn hintreiben, wohin er nicht sollte, oder glühender Ehrgeiz ihn hinführen, wo es nicht sicher ist, ich werde es nicht leiden, dass er sich selbst Gewalt antue. Ich werde es nicht dahin kommen lassen, dass er einmal sagen kann, der hat mich aus lauter Liebe zugrunde gerichtet. Oft ist kein Unterschied zwischen der Gefälligkeit eines Freundes und dem Fluche eines Feindes. Was dieser wünscht, dass es geschehen möge, in dasselbe treibt jenes unzeitige Willfährigkeit den andern hinein und bahnt ihm selbst den Weg. Was ist aber abscheulicher, als wenn, wie das gar häufig der Fall ist, gar nicht mehr zu unterscheiden ist, was Hass sei und was Wohltat? 15. Nie sollen wir etwas gewähren, was uns zur Schande ausschlagen kann. Wenn es das Höchste in der Freundschaft ist, dass zwischen uns und dem Freunde kein Unterschied mehr sei, so muß man auf beide zugleich Bedacht nehmen. Ich werde dem Dürftigen geben, doch so, dass ich selbst nicht darbe. Ich werde dem, der in Lebensgefahr ist, beispringen, aber so, dass ich nicht selbst umkomme, es wäre denn, dass ich das Opfer würde für einen großen Mann oder für eine große Tat. Ich werde keine Wohltat geben, die ich nicht ohne Verletzung meiner Ehre verlangen könnte. Ich werde eine unbedeutende nicht zu einer großen machen, aber auch nicht zugeben, dass man das Große für eine Kleinigkeit hinnimmt. Denn obwohl der, welcher, was er gab, aufrechnet, den Dank vereitelt, so ist es doch nicht also, dass der, welcher merken lässt, wie viel er gibt, seine Gabe aufrückte. Nein, er macht sie nur wert. Es muß jeder sein eigenes Vermögen und seine Kräfte berücksichtigen, dass man nicht entweder mehr tue, als man kann, oder weniger. Auch kommt die Person dessen, dem man gibt, in Anschlag. Denn so wie manches zu klein ist, als dass es von großen Männern herzurühren verdiente, so ist auch für manches der Empfänger nicht groß genug. Darum vergleiche das gegenseitige Verhältnis der Person des Gebers und des Empfängers und prüfe dabei das, was du geben willst, auf der einen Seite, ob es für den Geber etwas Gewichtiges oder eine Kleinigkeit sei, auf der andern, ob nicht der Empfänger es unter seiner Würde finde oder ob es nicht über seinen Horizont hinausgehe. 16. Alexander schenkte einem eine Stadt, der überspannte Mensch, bei dem alles ins Ungeheure gehen mußte. Da nun der, dem sie geschenkt ward, sich selbst maß und dem Neide um solch ein Geschenk sich nicht aussetzen wollte, weil es, wie er sagte, in keinem Verhältnisse stehe mit seinem Stande, so erwiderte jener: Ich frage nicht danach, was dir anzunehmen, sondern was mir zu geben zieme. Die Äußerung mag für großartig und königlich gelten, aber sie ist bare Torheit, es gibt nichts, was an und für sich jemandem ziemt. Es kommt darauf an, was und wem und wann und warum und wo und so weiter. Rücksichten, ohne die sich über das Vernünftige einer Handlung nicht urteilen lässt. Du aufgeblasenes Geschöpf, wenn es jenem nicht ziemt, solches anzunehmen, so ziemte es auch dir nicht, es zu geben. Man berücksichtige doch das Verhältnis der Person und des Standes und, da in jedem Falle auch die Tugend ihre Grenzen haben muss, so ist das zu viel ebenso gut ein Fehler als das zu wenig. Das mag wohl für dich angehen und dich mag das Glück so hoch hinaufgehoben haben, dass deine Trinkgelder Städte sind, aber wie viel großmütiger wäre es gewesen, diese nicht zu erobern, als sie zu verschleudern. Es kommt doch wohl vor, dass einer zu klein ist, um eine Stadt in seinem Schoße zu bergen.